In der sozialistischen Staatsordnung der DVRK nimmt die Zahl der 100-Jährigen ständig zu. Frau Kim Myung-dan in der 48. Hausgemeinschaft Arbeiterviertel Sinwon Kreis Rangnim Bezirk Jagang beging ihren 100. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schenkte ihr eine Geburtstagstafel.